Kommunistenkneipe. Fabian Lehr direkt. Heutiges Thema: Rot gleich Braun, über Hufeisen, Totalitarismus und anderen Unsinn. Mit Fabian Lehr, Flo von DK und Paddy. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Ja, wir wollen heute mal ausführlich über das Thema sprechen, links und rechts oder links und rechtsradikal, beides gleich schlimm. Es ist ja so, dass in vielen, also öffentlichen, medialen Debatten, aber auch im Alltag, man immer wieder als Kommunist oder als Linker diese Vorstellung antrifft, dass ja die bösen Ränder des politischen Spektrums links und rechts gleich schlimm seien und dass ja irgendwie politische Extreme im Allgemeinen abzulehnen sind. Und ja, immer wieder werden Kommunismus und auch Faschismus als wesensverwandt bezeichnet, als totalitär, als antidemokratisch und als als gefährlich für die demokratische Mitte dargestellt. Und ja, wir wollen heute mal genau darüber mal reden, was davon zu halten ist, von diesen Vorstellungen und von den Vorwürfen gegenüber dem Kommunismus oder Kommunisten. Ja, dafür haben wir uns Fabian Lehr eingeladen. Ich freue mich sehr, dass wir wieder eine Folge aufnehmen können mit dir. Und ja, erstmal hallo an dich und schön, dass du da bist, Fabian. Hallo, freut mich. Und natürlich auch hallo, Flo. Du bist ja auch am Start. Moin. Ja. Genau, hi, unsere alte Fabian Lehr Direkt-Konstellation. Ich freue mich sehr. Ja, die erste Frage, ne? Willst du mal loslegen? Genau, ich würde einfach mal einsteigen. Fabian, ist ja so, dass im Alltagsverständnis vieler Leute mehr oder weniger gilt, Extreme sind zu vermeiden. Der goldene Mittelweg ist immer noch der sicherste, das hört man jedenfalls häufig. Das ist der ausgewogene Weg, der am meisten abwägende. Und in der Tat hört man auch nicht selten von Menschen, dass sie auch im Politischen sogenannte Extreme ablehnen würden. Manche gehen sogar noch weiter. Rechts- und Linksextreme seien gar nicht so unterschiedlich. Beide teilen verschiedene Ansätze miteinander. Also zum Beispiel die Ablehnung der Demokratie, eine Gewaltaffinität und Intoleranz gegenüber Andersdenkenden. Und davon gibt es auch eine intellektuelle Version, die sogenannte Hufeisentheorie, ist wahrscheinlich einigen bekannt. Ich erkläre es trotzdem mal kurz. Die Hufeisentheorie besagt, dass politische Extreme rechts und links sich ihrem Wesen und ihren Auswirkungen ähneln und eigentlich näher beieinander liegen, als man oft denkt. Ja, vielleicht magst du mal was dazu sagen, Fabian, warum das aus marxistischer Sicht problematisch und ja, sogar falsch ist. Also man muss sich ja erst einmal die Frage stellen, was der Begriff Extremismus eigentlich bedeutet. Extremismus, wie er heute gebraucht wird, wie er im Rahmen der Extremismustheorie gebraucht wird, bedeutet Abweichung vom bestehenden liberaldemokratischen Ist-Zustand. Ein Extremist ist jemand, der das bestehende ökonomische und politische System ablehnt. Für jemanden, der fanatisch hinter der liberaldemokratischen Ordnung steht, wie sie heute besteht, macht es deswegen natürlich gewissermaßen Sinn, Nazis und Kommunisten gleichzusetzen. Nazis und Kommunisten lehnen beide die bürgerlich-liberaldemokratische Ordnung, wie sie heute in Westeuropa besteht, ab, allerdings aus komplett entgegengesetzten Gründen. Das ist eben der entscheidende Teil, den die Extremismustheorie, den die Hufeisentheorie vollkommen ignorieren. Kommunistinnen und Nazis mögen beide den Parlamentarismus in seiner heutigen bürgerlichen Form ablehnen, sie tun es aber aus entgegengesetzten Motiven. Kommunistinnen lehnen den liberaldemokratischen Parlamentarismus deswegen ab, weil er eine Scheindemokratie, weil er eine Scheinfreiheit ist, weil er tatsächlich weiterhin eine kapitalistische Elitenherrschaft darstellt, die sich nur in einem demokratischen Gewand präsentiert. Nazis lehnen die liberaldemokratische parlamentarische Herrschaftsform des Kapitals deswegen ab, weil sie den unterdrückten Massen immer noch zu viele politische Mitbestimmungsmöglichkeiten gewährt. Was die Nazis am Parlamentarismus abzulehnen hatten, war, dass es im Parlamentarismus der Weimarer Republik immer noch sowas wie Arbeiterinnenparteien gab, dass es immer noch Gewerkschaften gab, dass es immer noch ein Streik- und Demonstrationsrecht gab. Das heißt, das, was Kommunisten an der liberaldemokratischen Ordnung als ungenügend kritisieren, wird von Nazis, wird von Rechten als viel zu weitgehend kritisiert. Und natürlich sind die gesellschaftlichen Zielvorstellungen der Kommunisten und der Rechten zwei genau entgegengesetzte. Die Zielvorstellung der Rechten, der Faschisten, der Nazis besteht darin, eine schrankenlose Diktatur des Großkapitals aufzubauen, in der die arbeitenden armen Massen überhaupt keine Mitspracherechte mehr haben. Die Zielsetzung von Kommunistinnen besteht darin, die Herrschaft der Arbeiterinnen und Armen zu etablieren und die bürgerlich-kapitalistischen Eliten zu stürzen. Das heißt, die Extremismustheorie, die Hufeisentheorie, schauen sich eigentlich nur reine Oberflächenphänomene an. Sie schauen sich nur an, politische Richtung X und politische Y, Richtung Y lehnen den Ist-Zustand ab, beschäftigen sich aber nicht mit der Frage, warum sie das tun. Und oft geht es dann auch über in völlige formale Oberflächlichkeiten. Da stellt man dann fest, Kommunisten und Nazis haben oft beide irgendwie eine martialische Rhetorik, also ist dasselbe. Kommunisten und Nazis haben beide irgendwie Uniformen getragen, also ist es dasselbe. Kommunisten und Nazis hatten beide parteieigene Symbole, Embleme und Flaggen, also ist dasselbe. Kommunisten und Nazis haben Massenveranstaltungen abgehalten, also ist dasselbe. Und es ist ja nicht, denke ich, in erster Linie Naivität oder politische, historische Unbildung, die dazu führt, sondern es steht eine Agenda dahinter. Man möchte dadurch, dass man oberflächliche Gemeinsamkeiten von sogenannten Linksradikalen und sogenannten Rechtsradikalen betont, davon ablenken, dass tatsächlich die Rechtsradikalen ein Kind eine Folge der eigenen liberaldemokratischen Ordnung ist. Wenn ich darlege, dass Kommunisten einerseits, Nazis andererseits quasi Aliens sind, die die bestehende Ordnung von außen herab mit ihrem Extremismus bedrohen, dann entledige ich mich damit der Notwendigkeit zu analysieren, in was für einer Beziehung eigentlich der Faschismus zu dieser bestehenden liberaldemokratischen Ordnung steht. Das heißt, ich glaube, die Extremismustheorie, die Hufeisentheorie sind zumindest bei ihren intellektuellen Wortführern nicht ausdrücklich von Naivität und historischer Unbildung. Es ist ein bewusstes Täuschungsmanöver, um zu verschleiern, was für ein engen Nahverhältnis Faschismus und liberaldemokratische Ordnung eigentlich stehen zueinander. Also ich würde auch noch ergänzen, dass es ja auch auf sehr relativ ist, was als extrem gilt. Ne? Also abhängig vom historischen Kontext, je nach Thema. Also zum Beispiel war es vor ein paar hundert Jahren noch extrem, in Anführungsstrichen, wenn man gegen die Sklaverei war, zum Beispiel in den USA, oder zu Zeiten des Feudalismus sich für die liberale Demokratie eingesetzt hat. Und trotzdem würde man ja heute sagen, das ist ja irgendwie Grundkonsens geworden bis zu einem gewissen Grad, dass diese Positionen ja Teil des liberalen Selbstverständnisses sein sollten. Ja, ich würde sogar noch, man kann sogar noch viel kürzere historische Zeiträume nehmen. Guckt euch mal an, was irgendwie in den 80er Jahren teilweise noch SPD-Programm war. Also da sind einige Forderungen drin enthalten, oder in bestimmten Arbeitsgruppen der SPD jedenfalls, die heute als linksradikal gelten würden, also nach Verstaatlichung oder bei den Grünen in den 80ern noch Austritt aus der NATO oder so. Auch Gleichberechtigung der Frau, ne? Also das ja bis in die 60er teilweise Frauen ja auch in der BED kaum Rechte hatten und so, ja. Also es ist natürlich einerseits so, als extremistisch wird immer gebrandmarkt, was nicht kompatibel mit dem bestehenden Status quo ist. Und die Extremismustheorie versucht auch zu suggerieren, dass dieser Status quo selbst irgendwie vom Himmel gefallen sei. Man versucht normalerweise als extremistisch alle politischen Positionen darzustellen, die nach einer militanten, nach einer radikalen Umgestaltung der Verhältnisse schreien und darzulegen, dass der vernünftige Gegenpol dagegen das Hoffen auf moderate, langsame Reformen im bestehenden System ist. So ist ja aber die liberaldemokratische Ordnung selbst überhaupt nicht entstanden. Die liberaldemokratische Ordnung selbst ist ja auf revolutionärem und auf extrem gewaltsame Weise implementiert worden. Die liberaldemokratische Ordnung ist von den Jakobinern geschaffen worden. Die erste wirklich liberaldemokratische parlamentarische Verfassung im Sinne, wie sie heute in der westlichen Welt in Kraft ist, ist die jakobinische Verfassung, die in der Robespierre verabschiedet wurde. Zur Durchsetzung der liberaldemokratischen Ordnung, in der wir heute in Westeuropa leben, war eine große Revolution, waren mehrere Folgerevolutionen, war ein massiver konterrevolutionärer Terror, war ein massiver revolutionärer Terror gegen die Konterrevolution notwendig. Und es ist ja auch immer wieder interessant, wenn liberale Demokraten heute über die Französische Revolution reden. Die Französische Revolution, der Jakobinismus, Robespierre, sind die Ahnväter der heutigen liberaldemokratischen parlamentarischen Systeme. Robespierre ist der erste große Kopf, der eine liberaldemokratische Verfassung im modernen Sinne verabschiedet hat, wird aber gleichzeitig in der gesamten Medienwelt, im gesamten Schulunterricht als ein durchgeknalltes Monster diffamiert. Man stellt sich im Gegenteil dann auf die Seite der Girondisten, die im Kern liberale Monarchisten und Sklavenhändler waren. Das ist ja ein interessantes Phänomen, dass die heutigen liberaldemokratischen Apologeten sich ihrer eigenen Ahnväter zutiefst schämen, weil es Revolutionäre waren. Man war als liberaler Demokrat revolutionär, solange die eigene gewünschte Ordnung noch nicht etabliert war, beginnt aber natürlich alles Revolutionäre zu hassen, nachdem man einmal gesiegt hat. Ja, Zustimmung. Ja, also was auch sehr eng verwandt ist mit diesem Vorwurf des Extremismus oder mit der Extremismustheorie, ist ja auch der Vorwurf des Totalitarismus. Und ja, also nach der Totalitarismustheorie, wobei man auch da sagen muss, es gibt nicht nur die eine Totalitarismustheorie, sondern es gibt ja verschiedene Strömungen und auch Ansätze, aber es im Kern geht mit dem Vorwurf des Totalitarismus eine Gleichsetzung einher mit, also zwischen Faschismus und Kommunismus. Es wird behauptet, dass sowohl Faschismus als auch Kommunismus beide nach der totalen Kontrolle aller Lebensbereiche in der Bevölkerung streben würden und gleichermaßen eine Gefahr seien, ja, für die Demokratie und für die Gesellschaft. Und in dem Zuge wird zum Beispiel auch Nazi-Deutschland gleichgesetzt mit der Sowjetunion. Hitler und Stalin gelten beide als gleichermaßen bösartige Tyrannen und Diktatoren. Wobei da immer wieder vergessen wird, dass es eigentlich die Sowjetunion war, die den größten Blutzoll geleistet hat im Kampf gegen den Faschismus. Und es vor allem Kommunistinnen waren, die entschiedensten Gegner des Faschismus waren. Aber Fabian, wie würdest du denn oder wie würdet ihr diesen Vorwurf des Totalitarismus ja begegnen, wenn ihr davon mitbekommen würdet in Debatten und Diskursen? Also wenn ich in politischen Diskussionen mit Leuten konfrontiert werde, die tatsächlich ausgewachsene Totalitarismus-Theoretikerinnen sind, dann stelle ich halt gerne die Frage, ob diese Leute eigentlich ernsthaft davon überzeugt sind, dass die Erbauer von Auschwitz und die Befreier von Auschwitz ein und dasselbe seien oder ob sie das für ein nebensächliches Detail halten. Aber wie ich ja schon ein bisschen in meiner ersten Antwort dargelegt habe, das Typische der Totalitarismus-Theorie wie der Hufeisentheorie besteht darin, dass man sich völlig verbeißt auf Oberflächlichkeiten und formale Dinge. Wenn man Totalitarismus-Theoretikerinnen zuhört, für sie normalerweise das Kennzeichen, nachdem sie irgendeine Staatsform, irgendein politisches oder ökonomisches System als totalitär kennzeichnen, besteht darin, es ist ein System, das irgendwie Gewalt durchsetzt, um sich zu etablieren und an der Macht zu halten. Was natürlich eine etwas alberne Unterscheidung ist, weil es gibt kein politisches System, das nicht phasenweise gezwungen war, zu Gewalt zu greifen, um seine Herrschaft zu etablieren bzw. aufrechtzuerhalten. Das Ausmaß von politischer Gewalt, von kolonialer Unterdrückung und so weiter, das die liberaldemokratischen Staaten der westlichen Welt im 19. und 20. Jahrhundert ausgeübt haben, stellt alles in den Schatten, was die stalinistische Sowjetunion jemals in ihrer Geschichte getan hat. Und es ist ja auch nicht so, dass die realsozialistischen Staaten, dass die Sowjetunion während ihrer gesamten Existenz durchgehend eine riesige Gefängnispopulation gehabt hätten, dass permanent Millionen Menschen aus politischen Gründen inhaftiert gewesen wären oder es permanent Massenhinrichtungen politischer Gegner gegeben hätte. Tatsächlich ist es so, dass es in der gesamten Geschichte des Realsozialismus, in der gesamten Geschichte der Sowjetunion nur wenige relativ kurze Phasen gab, in denen es tatsächlich politische Massenrepressionen am nennenswerten Umfang gab. Das war einmal in der Sowjetunion selbst Mitte der 30er Jahre bei den berühmten großen Säuberungen für ein paar Jahre der Fall und das war in den meisten der sowjetischen Satellitenstaaten, die nach 1945 etabliert wurden, Anfang der 50er Jahre noch einmal für so 2 bis 5 Jahre der Fall. Das war aber in der gesamten Geschichte des Realsozialismus die einzige Phase, in der politische Massenrepression und Hinrichtung politischer Gegner in einem nennenswerten Ausmaß stattfinden. Und das ist eben auch ein fundamentaler Unterschied zum Faschismus. Der Faschismus kennzeichnet sich eben dadurch, dass er permanent massenhafte Gewalt, massenhafte Unterdrückung gegen politische Gegner anwendet. Es gibt keine Phase faschistischer Herrschaft ohne Massenrepression, ohne Massenmorde politischer Gegner. Im Sozialismus, im Realsozialismus ist diese Massenrepression ein Ausnahmephänomen. Wenn aber ich heute jemandem begegne, der wegen Stasi einerseits, Gestapo andererseits davon überzeugt ist, Sozialismus und Faschismus seien ein und dasselbe, dann muss ich immer wieder die Frage stellen, wer hat wen mit welcher Zielsetzung unterdrückt, wer hat wen mit welcher Zielsetzung überwacht und finden diese Dinge heute denn etwa nicht mehr statt? Wir befinden uns heute in einem Zustand, dass eine Massenüberwachung der Bevölkerung stattfindet, wie sie die in der Stasi allein technisch niemals hat durchführen können. Wir haben jetzt gerade erst in der BRD einen Gesetzesvorstoß von der Sozialdemokratie, der ironischerweise von CDU und FDP dafür kritisiert wird, dass er zu polizeistaatliche Verhältnisse schafft. SPD und Grüne arbeiten jetzt gerade einen Gesetzesvorschlag, dass die Polizei bei Verdacht auf eine Straftat, bei Verdacht auf terroristische Planung in Wohnungen einsteigen, diese Wohnungen heimlich durchsuchen und sich wieder zurückziehen kann. Wir haben jetzt schon einen Zustand, in dem eigentlich die gesamte digitale Kommunikation permanent lückenlos überwacht wird. Wir haben heute de facto eine viel stärkere Überwachung der Bevölkerung, als das jemals in der DDR der Fall war. Und es ist eine Überwachung, die eben einem konterrevolutionären Zweck dient. Der Zweck der Überwachung, die heute in einem viel größeren Umfang als in der DDR stattfindet, besteht darin, die Emanzipationsmöglichkeiten der Bevölkerung zu beschränken und nicht darin, sie in irgendeiner Weise zu befördern oder konterrevolutionäre Bestrebungen abzuwehren, wie es selbst in einer pervertierten Form immer noch in der DDR der Fall war. Das heißt, auch da muss man wieder die Frage stellen, was ist die Zielsetzung einer politischen Maßnahme, nicht nur worin besteht sie. Man kommt analytisch einfach nicht weiter, wenn man politische Systeme danach charakterisiert, in denen findet Repression statt, in denen gibt es politische Gewalt. Man muss die Frage stellen, wer übt Repression zu welchem Zweck gegen wen aus? Genau, und vor allem, welche Klasse profitiert von welcher Gewalt gegen welche Klasse und genau, welche Klasseninteressen stehen auch dahinter? Ich wollte nur kurz ergänzen, also was ja auch ein wichtiges Merkmal des Faschismus ist oder vor allem des Hitlerfaschismus war, ist ja auch die, was du schon angeschnitten hast, also einmal also die Gewalt, die ist ja inhärent in faschistischen Ideologien und Bewegungen, die Verherrlichung von Gewalt oder die Darstellung von Gewalt als integraler Bestandteil der menschlichen Natur, aber auch der Gedanke der Vernichtung von Menschen auch nur aufgrund ihrer ethnischen Merkmale, ne? Also das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, der auch Faschisten unterscheidet von Kommunisten, also dass man ja Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe oder ethnischen Herkunft quasi als nicht gleichwertig betrachtet und sogar vernichten möchte. Ja. Und trotzdem stelle ich mir die Frage, also wie kann man sich erklären, dass solche Theorien wie etwa die Totalitarismus-Theorie oder Theorien oder auch die Hufeisentheorie, wie die so gut ankommen bei doch immer noch einer beträchtlichen Anzahl von Leuten? Also wie schaffen es die Herrschenden, ihre Politik als demokratisch, moderat und gemäßigt darzustellen, während die Opposition zu dieser Politik als extremistisch gilt? Also genauer gesagt, warum gelingt es einer Herrschaft, die Kriege führt, diejenigen, die für Frieden eintreten, zu diffamieren? Oder wie kann man trotz massivem Abbau sozialer Rechte, die vom Staat ausgeht, diejenigen, die für soziale Rechte und ein auskömmliches Leben eintreten, als weltfremd, irre oder sogar gefährlich diskreditieren? Ich finde jetzt gerade beim Kampf gegen rechts, da wird es irgendwie noch widersprüchlicher. Der Staat führt ja gerade eine Abschiebepolitik durch und verabschiedet Gesetze, die vor 5 Jahren noch von der AfD gefordert wurden. Und auch um die vielen gelobten demokratischen Freiheiten steht es ja wirklich schlecht. Also Demonstrationen werden verboten oder niedergeknüppelt in einem Ausmaß, wie es stärker ist als in den Jahren zuvor. Kongresse werden untersagt, Publikationen werden verboten. Fabian hat eben den Gesetzesvorstoß von Nancy Faeser zur Überwachung von Wohnraum bei Verdacht genannt. Also wie schafft es der Staat also trotzdem noch sich als demokratisch und in seinem Kampf gegen rechts als die Kraft, die gegen den Extremismus gerichtet ist, einzuordnen? Bei den meisten Bürgern verfängt das ja noch. Oder sehe ich das falsch? Bröckelt das vielleicht auch schon ein bisschen? Was denkst du dazu, Fabian? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Art von Propaganda ist, die tatsächlich bei der Masse der Bevölkerung verfängt. Also ich denke, eine latente Abneigung gegen die BRD, eine latente Abneigung gegen das bestehende politische System hat wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Bevölkerung. Ich glaube eher, dass es so ist, dass man die Totalitarismus-Theorie, die Hufeisentheorie, die einem vor die Füße geworfen wird, von einem relevanten Teil der Bevölkerung bereitwillig aufgenommen wird, weil die Abneigung gegen die radikale Linke noch stärker ist als die Abneigung gegen den bestehenden Staat und seine Ordnung, weil man propagandistisch so verhetzt wurde, ein völlig abstruses Bild davon zu haben, was Linke sind, was Linke wollen, was der Kommunismus will. Was mir generell ein sehr wichtiger Punkt bei Analyse der Totalitarismus-Theorie, der Hufeisentheorie zu sein scheint, ist, der, dass ja eigentlich die Hufeisentheorie, die Totalitarismus-Theorie meistens ein Täuschungsmanöver sind. Und das ist gerade in der BRD der Fall. Die BRD hat seit ihrer Gründung immer diesen Eindruck erweckt, dieses Selbstbild vermitteln wollen. Wir haben aus dem Dritten Reich gelernt, dass man jede Form von politischem Extremismus bekämpfen muss. Daher kämpfen wir gleichermaßen gegen die Extreme von links und rechts, um unsere neu gewonnene herrliche demokratische Grundordnung zu verteidigen. Die Praxis der BRD bestand ja aber immer darin, dass man gleichmäßigen Kampf gegen links und rechts propagierte, tatsächlich aber immer 20-mal so hart nach links zuschlug wie nach rechts. Die BRD hat in ihrer gesamten Geschichte die Linke, die Arbeiterinnenbewegung, Arbeiterparteien immer viel, viel stärker unterdrückt, viel, viel stärker verfolgt als die radikale Rechte. Was ja auch nicht anders sein kann, weil die BRD zu einem großen Teil eben von alten Nazikadern aufgebaut wurde. Die BRD hat in den 50er, 60er Jahren in ihrem administrativen, in ihrem diplomatischen, in ihrem militärischen, natürlich auch und gerade in ihrem publizistischen und journalistischen Personal zu einem großen Teil aus alten Nazis bestanden, die nicht über Nacht plötzlich glühende, liberal-demokratische Freiheitsfreunde geworden sind. Wenn heute die Totalitarismus-Theorie, die Hufeisentheorie vertreten wird, dann üblicherweise von Leuten, die eigentlich gerne sagen würden, tatsächlich finde ich Kommunismus und Arbeiterinnenbewegung viel schlimmer als den Faschismus. Ich fürchte aber, dass es nicht opportun ist, das direkt auszusprechen. Ich glaube, die Totalitarismus-Theorie ist oft ein Verlegenheitskonstrukt. Man sagt, man bekämpfe gleichermaßen links und rechts, um nicht sagen zu müssen, dass man die Linke eigentlich viel schlimmer als die Rechte findet. Wenn man sich Leute anschaut wie Heiko Maas, überhaupt die Rolle des Verfassungsschutzes, wenn man sich selbst auch die liberal-demokratische Journalistinnen anschaut, die mit 20-mal so hoher Intensität sich mit Antifa-Demonstranten beschäftigen, die einen Blumenkübel umgeworfen haben, wie mit Nazi-Banden, die ein Dutzend Menschen ermordet haben, dann ist ja evident, dass Totalitarismus-Theoretiker tatsächlich sich vor der Linken fürchten und kaum vor der Rechten und dieses gleichmäßige Kämpfen gegen alle Extreme eigentlich nur ein Vorwand ist. Ich glaube nicht, dass die Masse der Bevölkerung diese Propaganda tatsächlich gekauft hat. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung davon überzeugt ist, die DDR war eigentlich dasselbe wie der Hitlerfaschismus. Aber relevante Teile der Bevölkerung, die ein reaktionäres Weltbild haben, die propagandistisch so verhetzt wurden, eine groteske Vorstellung von der Linken zu haben, sind bereit, die Totalitarismus-Theorie als ein Vehikel anzunehmen, um nicht direkt aussprechen zu müssen, dass sie eigentlich die Linke viel schlimmer als die Rechte finden. Ja, ich glaube, dazu passt auch ziemlich gut, dass es ja vor allem oft auch historisch gesehen Konservative eher waren, die diesen Vorwurf des Totalitarismus gegenüber Linken und Kommunisten aufgeworfen haben, ne? Auch um ihre eigene Rolle bei der Machtübertragung an die Faschisten in Deutschland zu verschleiern. Genau, aber du hast ja gerade schon angesprochen, Fabian, die Rolle des Verfassungsschutzes oder auch des deutschen Staates und auch die und auch seine Geschichte. Es ist ja auch so, dass also bis in linksliberale Kreise hinein der Verfassungsschutz durchaus, dass das darauf Bezug genommen wird, positiv. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, Extremismus zu definieren oder auch Zahlen und Fakten, angebliche Zahlen und Fakten aufzugreifen. Und es wird so getan, als sei der Verfassungsschutz irgendwie eine neutrale Instanz, die sich für Demokratie einsetzen würde und für die Verfassung und fürs Grundgesetz. Aber du hast ja gerade schon erwähnt, also von Anfang an, also auch schon bei der Gründung der BRD und damit auch bei den Sicherheitsorganen, beim Verfassungsschutz, waren von Anfang an Nazis dabei und Rechte, und es ging vor allem immer darum, Linke und Kommunisten zu bekämpfen. Und wir haben auch gesehen in den letzten Jahren zum Beispiel, dass Leute wie Hans-Georg Maaßen, also ein rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker, einfach mal der Chef des wichtigsten Inlandsgeheimdienstes war in Deutschland, und oder auch die ganzen Verstrickungen in den NSU-Skandal zum Beispiel zeigen ja sehr deutlich, wie da die Prioritäten sind und die Problematik mit rechten Strukturen innerhalb des Staates und der Sicherheitsorgane. Und es ist auch spannend zu sehen, also dass beim Verfassungsschutz alleine schon die Zielstellung der Überwindung des Kapitalismus schon ausreicht, um als Linksextremist zu gelten. Und das sieht man ja auch bei der Jungen Welt zum Beispiel, die auch unter Beobachtung steht, während die Junge Freiheit zum Beispiel als rechtsradikale Zeitung nicht beobachtet wird. Wir werden auch mittlerweile beobachtet, offensichtlich. Und deswegen ist es oft sehr verwunderlich, aber es gibt trotzdem immer noch, also auch in linken Kreisen teilweise Stimmen, die trotzdem ja vom deutschen Staat oder auch vom Verfassungsschutz fordern, dass er stärker gegen rechts vorgehen sollte, also zum Beispiel ein Verbot der AfD fordern oder auch ein Verbot von rechtsradikalen Zeitungen, Magazinen, wie letztens mit dem Beispiel Kompakt, Berufsverbote für AfDler. Und da frage ich mich, also frage an euch, also wie bewertet ihr solche Forderungen und solche Appelle an den Staat, härter gegen angeblichen, ja, oder gegen Rechtsextremismus vorzugehen? Absolut. Also ich meine, es geht ja dabei nicht nur um den Verfassungsschutz. Das Kernproblem ist ja, dass insbesondere in Teilen der, ich sag mal, Antifa nach dem Untergang der großen Massenorganisation der Arbeiterinnen wegen der 90er, 2000er, 2010er Jahre irgendwann begonnen haben, sich selbst als eine Art ehrenamtlicher Verfassungsschutz zu verstehen. Dass Deutschland eine linksradikale Szene hat, in der ein durchaus relevanter Teil sich eigentlich rein negativ definiert. Links sein, Antifaschist zu sein, bedeutet gegen Nazis zu sein, aber eigentlich nicht für irgendetwas Bestimmtes zu sein. Es gibt relevante Teile der linken Szene in Deutschland, deren Selbstverständnis nur darin besteht, Nazis, Rechtsradikale und Rechtspopulisten zu bekämpfen, aber selbst eigentlich nicht definieren zu können, wofür man ist. Und wenn das so ist, dann ist es naheliegend, dass man irgendwann glaubt, der liberaldemokratische Staat sei sein Bundesgenosse, weil die herrschende Klasse in Deutschland, weil die politischen Spitzen in Deutschland momentan der AfD auch überwiegend ablehnend gegenüberstehen. Ich denke, das wird sich graduell in den nächsten Jahren ändern. Momentan ist es aber so, dass die deutschen großen Parteien, auch die Mehrheit des deutschen Großkapitals, die AfD eher schädlich für ihre Interessen finden, es eher unerfreulich finden, dass es so stark aufsteigt. Aber dieser Appell an den Staat zeigt eben, dass ein relevanter Teil der deutschsprachigen Linken sich selbst als eine politisch wirksame Kraft aufgegeben hat. Man glaubt nicht, dass man selbst eine Agenda setzen kann. Man glaubt nicht, dass man selbst ein eigenes Programm jenseits dieses Staates vertreten, dafür Menschen mobilisieren kann und versucht, die eigene Ohnmacht dadurch zu überwinden, dass man sich in Gedanken mit diesem Staat alliiert, ihn zu seinem Bundesgenossen macht und ihn dazu aufruft, seine Feinde niederzustrecken. Das ist natürlich nicht nur eine politische Bankrotterklärung, wenn man so etwas tut, weil es bedeutet, man hat kein eigenes Programm, man hat außer Bewahrung des grauenhaften Status quo eigentlich nichts anzubieten. Es ist auch eine völlig verfehlte Strategie. Denn natürlich wird das deutsche Großkapital, werden die Spitzen der großen bürgerlichen deutschen Parteien und Medien in Richtung Kooperation mit der AfD übergehen und ihre sehr unerwünschten linken Bundesgenossen fallen lassen, sobald es opportun ist. In dem Moment, in dem FDP, in dem CDU die ersten Koalitionen mit der AfD bilden, was sehr wahrscheinlich passieren wird mittelfristig, die ersten großen bildungsbürgerlichen Medien auf Seite der AfD übergehen, werden genau diese liberaldemokratischen Spitzen, mit denen man sich heute verbünden will, auf die Linke eindreschen, gemeinsam mit der AfD. Die liberaldemokratischen Spitzen in Deutschland, die bürgerliche Politik, das Großkapital in Deutschland brauchen und wollen keine linksradikalen Bundesgenossen für irgendwas. Das ist eine Illusion, wenn Linke glauben, sie könnten den Staat als ihren Bundesgenossen gewinnen und dabei selbst irgendetwas erreichen. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich schon relativ lange kritisiere und ich finde, das hat sich die letzten Jahre auch nochmal sehr verstärkt. Ich glaube, du, Fabian, hast mal diese Tendenz als so Volksverpetzer-Linke bezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist auf jeden Fall was dran. Also ich erlebe das häufig so war, dass in relevanten Teilen der antifaschistischen Bewegung eigentlich es so einen Reflex gibt, die Institutionen, das Bestehende zu verteidigen. Und dann sogar so weit zu gehen, sich zu freuen, wenn ja, Demonstrationen von Rechten niedergeknüppelt werden. Passiert auch gar nicht so häufig, muss man dazu sagen, wie uns das passiert. Aber das ist natürlich ein gefährlicher und falscher Reflex, weil es ist doch klar, dass naja, bei Verboten von Publikationen, wenn das jetzt zur Normalität werden sollte, jetzt sind sie ja wohl nicht so ganz damit durchgekommen, dann kann es auch morgen die junge Welt sein oder was weiß ich, vielleicht auch irgendein kommunistischer Podcast oder so, der dann durchsucht wird und nicht mehr erscheinen darf. Also das ist, zeigt aber auch tatsächlich die Theorielosigkeit ja, vieler antifaschistischer Strukturen heute. Die kommunistische Hegemonie, die es gab in der Antifa-Bewegung, die ist einfach ein bisschen weg, wie sie in der gesamten Gesellschaft einfach sehr schwach ist. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, Antifaschismus dann auch immer mit einer klaren Klassenposition zu verbinden. Ja, das ist so das, was mir dazu einfällt. Paddy nickt. Willst du noch was sagen? Oder? meine, Theorielosigkeit ist das eine, aber ich glaube, dass dieses Anbiedern an den bürgerlichen Staat, die bestehende Ordnung, die bestehende liberal-demokratische Ordnung, in erster Linie ja Ausdruck von Resignation und Hoffnungslosigkeit ist. Wenn man davon überzeugt ist, dass die Linke tot ist, wie es Teile der linken Szene immer wieder wiederholen, wenn man davon überzeugt ist, dass es keine realistische Perspektive gibt, dass in Deutschland sich wieder eine kampfkräftige, eine starke linke Massenbewegung etablieren kann, dann ist halt irgendwie klar, wenn ich nicht davon ausgehe, dass wir als Linke eine bessere Welt erkämpfen können, dann ist das Zweitbeste, wofür man noch eintreten kann, eben den schlimmen Status quo bewahren, damit nicht noch irgendwas noch Schlimmeres kommt. Was halt dazu führt, dass viele Linke sich in meines Erachtens auch total verfehlte Fantasien davon hineinsteigern, wenn es eine AfD-Regierung kommt, dann wird das Vierte Reich da sein, dann wird der Nationalsozialismus in Deutschland wieder eingeführt. Und deswegen müssen wir uns mit den heutigen bürgerlichen Großparteien im bürgerlichen Staat verbünden, damit wir immerhin dieses liberaldemokratische System statt dem neuen Faschismus haben. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich selbst schwach und hoffnungslos bin, dann ist eben das Beste, was ich erreichen kann, mich so weit mit der bestehenden herrschenden Macht zu verbünden, dass nicht etwas noch Schlimmeres an dessen Stelle kommt. Aber das ist eben in mehrfacher Hinsicht falsch und fatal. Einerseits zementiert es diese eigene Schwäche und Machtlosigkeit. Wenn ich mich selbst präsentiere als ein im Grunde ohnmächtig von der Seitenlinie den Staat anfeuerndes Anhängsel dieser liberal-demokratischen Ordnung, dann nimmt mich niemand ernst, dann werde ich von niemandem als anziehend empfunden. Warum soll sich irgendjemand einer Bewegung anschließen, die gar kein eigenes positives Programm hat? Das andere ist, dass das Verhältnis der liberal-demokratischen Spitzen zu diesen Leuten ein rein instrumentelles im besten Fall ist und meistens einfach eines des reinen Ignorierens. Denn es ist ja ein rein einseitiges Verhältnis. Teile der Linken in Deutschland mögen sich an den Staat, an die liberaldemokratische Ordnung anbiedern, sich ihr an den Hals werfen. Diese Ordnung selbst will von ihnen aber gar nichts wissen. Niemand der SPD, niemand bei den Grünen, niemand bei der FDP träumt davon, dass sie sich mit irgendwelchen Antifas verbündeten, mit irgendwelchen linken autonomen Zentren zusammenarbeiten könnte. Und natürlich werden diese Leute alle geschlossen in Richtung Zusammenarbeit mit der AfD übergehen, sobald es ihnen opportun erscheint, ohne sich in irgendeiner Weise darum zu scheren, ob dann aber ein Teil der Antifa enttäuscht von ihnen ist. Übrigens auch eine Sache, die mir jetzt immer wieder auffällt, die mir echt heftig auf den Sack geht in den Debatten in den letzten Jahren, was auch sehr zugenommen hat, ist ja auch dieser Vorwurf des Populismus. Ne? Ist ja auch so ein neues, sehr beliebtes Schlagwort, mit dem Populisten eigentlich jede Kritik. Wollen. Genau, die Demokratie angreifen. Ja. Also von links und von rechts die bösen Populisten, genau, gefährden die Demokratie und die demokratische Mitte. Und das ist ja auch sehr eng verbandelt, auch mit diesem, mit diesen ganzen Vorstellungen von Extremismustheorie, dass ja das Gute immer in der Mitte ist und so. Ja, das finde ich sehr interessant. Ich sehe da, also das merke ich immer wieder, dass mit diesem, ja, mit diesem Schlagwort auch immer wieder quasi auch gegen links vorgegangen wird, ne? Also sobald sich irgendwie Kräfte dann formieren oder Projekte links von der Sozialdemokratie, also nicht unbedingt kommunistisch, aber ne, also ob jetzt in Frankreich mit Mélenchon oder auch vielleicht in Deutschland teilweise mit der Linkspartei oder so, dann lebt man immer wieder diesen Vorwurf des Populismus. Ja, was meint ihr denn, wie man darauf reagieren sollte oder was sind da die Gründe dafür oder? Also ich glaube, dass der Begriff des Populismus ja ein extrem vager ist, der in den letzten Jahren aber eigentlich mehr oder weniger einfach die Bedeutung angenommen hat. Populistisch ist, was die bestehende politische Ordnung in Frage stellt. Und zwar nicht nur grundlegend das politische System, sondern mehr und mehr einfach jede Entscheidung der aktuell amtierenden Regierung. Das ist eben das, was Florian ja schon erwähnt hat, was ich in mehreren Videos als die Volksverpetzerlinke bezeichnet habe, wo dann Vorstellungen geprägt werden wie bekämpfenswerter Tumba-Populismus. Populismus ist die Vorstellung, wir sollten keinen Krieg gegen Russland bis zur Eroberung Moskaus führen. Tumba-Populismus ist die Vorstellung, wir sollten Israel nicht mit Bomben beliefern, bis der letzte Stein in Gaza verbrannt ist. Tumba-Populismus ist die Vorstellung, es ist irgendwie ein Problem, dass Politiker, dass bürgerliche Politiker in einer abgehobenen elitären Sphäre bestehen. So der Inbegriff von tumpen Populismus ist zum Beispiel Empörung über in Saus und Braus lebende bürgerliche Spitzenpolitiker. Sowas machen nur verkommene, tumbe Populistinnen aus der Unterschicht. Und das ist halt eine Mischung irgendwie von Totalitarismus-Theorie mit snobistischer Verachtung der normalen Bevölkerung. Ein Populist ist einmal jemand, der die bestehende politische Ordnung in Frage stellt, andererseits jemand, der von unten Stunden kommt und sich trotzdem erdreistet, sich zu politischen Themen Stellung zu beziehen und sich dabei gegen die herrschende Ordnung zu stellen. Dieser Populismusbegriff, wie er aktuell verwendet wird, ist halt eine Mischung aus Totalitarismustheorie einfach mit Arroganz und Snobismus. Und das sind ja mehr oder weniger dieselben Leute, die das vertreten, die auch Hufeisentheoretikerinnen, Totalitarismustheoretikerinnen sind, mit dabei einer erheblichen Schlagseite in die Linke. Das ist etwas, was ich auch den Eindruck habe, dass es in den letzten Jahren deutlich stärker geworden ist, diese Selbstaufgabe von einem Teil der Linken, einem kleinen Teil der Linken, aber doch einem wahrnehmbaren, die eigene Aufgabe einfach darin zu bestehen, es sehen, alles zu bekämpfen, was irgendwie der Meinung ist, es läuft nicht gut in der Gegenwart. Also was nicht als Populismus gilt, ist Hetze gegen Flüchtlinge, gegen Arbeitslose, ne? Also wenn jetzt ein Lindner oder Konservative ja wieder Hetze gegen ärmere Menschen verbreiten, dann gilt das irgendwie nicht als populistisch, aber genau. Wenn es undifferenziert ist, also Tumba-Populismus ist es zu sagen, Ausländer raus, kein Tumba-Populismus ist es, wenn man sagt, es soll an den Außengrenzen Europas eine Selektion stattfinden, um die als Arbeitsmaterial noch Verwertbaren auszusortieren, nur die anderen werden ertränkt. Genau. Oder Tumpa-Populismus ist, die Ausländer sind alle Schmarotzer und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Kein Tumpa-Populismus ist zu sagen, naja, wir müssen über eine Bezahlkarte nachdenken, um das besser zu steuern und so. Also da gibt es edlere Formen davon. Und ich finde auch, es ist eine totale Affirmation des Bestehenden, ne? Also es geht sogar so weit, dass in diesen, das ist auch das Kabarett oder die Comedy, dieser ganze Bereich, wo immer auch mal was Subversives drin war, ein Stück weit, ne? Ich will es jetzt nicht zu groß loben, wie Comedy oder Kabarett jetzt früher war oder so. Aber es ist ja mittlerweile größtenteils, wenn man sich die Formate anguckt, verkommen zu so Shows, wo man sich lustig macht über Leute, die sagen, die da oben machen ja eh nur, was sie wollen. Natürlich, dieser Spruch, der kann auch von Rechten kommen. Man muss schon gucken, was Leute dann danach sagen und so. Aber erstmal ist der Reflex, dass man irgendwie was gegen die Eliten hat oder gegen die Bonzen oder so, eher ein richtiger, den man eigentlich aufgreifen muss als Linker. Aber mittlerweile verstehen offenbar viele sich selbst irgendwie im weitesten Sinne als links definierte, häufig auch Leute in so Redaktionsstuben oder so, ihre Aufgabe da drin, sich darüber lustig zu machen und das mit dem Populismusvorwurf zu belegen, ist ziemlich gefährlich und sickert auch so ein bisschen ein in andere linke Kreise, die dann vielleicht ja eher so Bauchlinke sind oder so. Halt das für ein Problem. Aber ich glaube, das steht auch ein bisschen im Zusammenhang mit der Fixierung von Teilen des Linksliberalismus in den letzten Jahren auf Beschäftigung mit und Spott über tatsächliche oder sogenannte Verschwörungstheoretikerin. Das ist halt auch irgendwie ein Ausdruck von Resignation. Man traut sich nicht mehr, sich, sei es jetzt in politisch-agitatorischer, sei es in humoristischer, kabarettistischer Form, gegen die Herrschenden dieser Gesellschaft zu stellen. Man sucht sich viel leichtere Ziele, die aber gleichzeitig viel irrelevanter sind. Ich meine, es mag lustig sein, dass man als Freizeitbeschäftigung ab und zu sich mal ein Meme über Flat Earther anschaut, über Impfverschwörer und so weiter. Aber es ist einfach so völlig verfehlt, wenn der Kampf gegen solche Leute zu einem Hauptinhalt der eigenen politischen Betätigung wird. Als ob irgendein spinnerter Frührentner, der über Reptiloiden und die Flacherde redet, jetzt ein relevanter politischer Gegner wäre, den zu bekämpfen man seine Ressourcen mobilisieren muss. Es ist halt irgendwie, auch wenn diese Leute sehr oft extrem reaktionäre Ansichten vertreten, so ein hämisches nach unten treten gegen irgendwelche oft psychisch sehr instabilen Leute, die einfach irgendeinen gesellschaftlich komplett irrelevanten Quatsch vertreten. Ich würde halt schon die Meinung vertreten, dass man so etwas, solange es keine politisch wirksame Massenbewegung ist, einfach ignorieren und sich nur minimal damit beschäftigen sollte. Aber dass ein großer Teil des Linksliberalismus gewählt hat, diese Leute als Hauptgegner zu behandeln, ist halt wiederum Ausdruck der Tatsache, dass man Schiss davor hat, sich mit Leuten anzulegen, die tatsächlich Macht haben, mit denen sich anzulegen tatsächlich gefährlich ist. Jeder weiß, dass über die Reptiloiden-Fantasien von Onkel Karl-Heinz zu reden, für einen selbst in keiner Form eine Gefahr darstellt. Sich mit der bürgerlichen Politik in Deutschland, sich mit dem Kapital in Deutschland, sich mit der Vermietermafia anzulegen, das ist ein tatsächliches Risiko, das die eigenen Karrieremöglichkeiten massiv beschränkt und das traut man sich eben nicht mehr, weil man sich selbst und seiner politischen Strömung nichts mehr zutraut. Oh Gott, ich kriege gerade mega viele Flashbacks von Demos, autonomen Demos, wo irgendwelche dummen autonomen Antideutschen sich irgendwie als Dinosaurier oder Echsen verkleidet haben oder irgendwie als Ärzte mit großen Spritzen, um und gerufen haben, wir impfen euch alle und so. Sehr, sehr cringe. Ja. Ja. Na, ich erinnere mich und dann komme ich auch gleich zurück zum Ausgangsthema. Es ist ja so, wir sind da ein bisschen abgebogen, aber es gehört sicher dazu. Es geht auch so weit, dass sogar so ein Satz wie für den Frieden eintreten oder grundsätzlich für Abrüstung sein, teilweise mit so einem Verschwörungstheoretiker-Vorwurf oder so einem Populismus-Vorwurf belegt wird. Das ist ja mittlerweile wirklich verrückt, dass sogar so humanistische Reflexe in der Bevölkerung, die für uns als Kommunisten sicher nicht ausreichen, analytisch, ne? Ja, auch dazu gehören. Und eigentlich demonstriert man damit ja nur seine Staatsversorgung, also seine Loyalität zur herrschenden Ideologie. Und dann ist es natürlich leichter zu lachen. Ach, guck mal, der Nazi schreibt in der, oder der Rechte schreibt in der falschen Rechtschreibung oder so, also sich darauf zu fixieren. Nicht, dass man sich nicht über Nazis lustig machen darf und gerne auch mal über sowas oder so, aber eigentlich ist das ja was sehr Elitäres, was total ablenkt vom eigentlichen Thema und ja, eine Art von Antifa, die niemandem wehtut. Naja. Übrigens, nochmal ganz kurz, ich habe mir den Spaß erlaubt, mal mir so ein paar Kriterien mal durchzulesen, was eigentlich als totalitär gilt, also laut der Bundeszentrale für politische Bildung. Und einer der Punkte ist der angebliche Alleinvertretungsanspruch und der quasi religiöse Charakter der eigenen Weltanschauung und dass Abweichungen und Kritik daran mit Sanktionen belegt werden oder auf jeden Fall sanktioniert werden und ne, oder auch Sachen wie zum Beispiel steht auch Feindbildrhetorik, also Einteilung von Menschen in Freunde und Feinde, gut, böse. Guck dir mal eine Debatte über den Krieg an gerade. Ja, also, wollte ich gerade sagen, also, welche totalitär, ne? Oder auch so Sachen wie zum Beispiel Begriffsumdeutung von Alltagssprache und so, wo ich auch frage so, hallo, sind es nicht gerade irgendwie Neoliberale oder Bürgerliche, die es immer wieder schaffen mit gewissen Formulierungen und Wörtern irgendwie ihre eigene Ideologie zu transportieren, ne? Ja, genau, was wir auch schon hatten, Gewaltpotenzial, also ob jetzt der bürgerliche Staat nicht auch Waffen exportieren würde, Kriege führen würde, Menschen verrecken lässt oder so, ne? Armut produziert oder verteidigt oder zementiert. Also am besten gefällt mir eigentlich das mit dem Alleinvertretungsanspruch, weil tatsächlich gerade die liberaldemokratische Ordnung es ist, die Fiktion zu erwecken versucht, der Staat sei eine homogene Familie und der Staat quasi der Familienvater, der in gütig patriarchalischer Weise die Interessen von allen vertritt. Es ist ja gerade so, dass die politischen Strömungen, die als extremistisch betrachtet werden, im Gegenteil betonen, dass sie nicht Allgemeinvertretung der Bevölkerung sind, sondern dass sie die Interessen einer klar definierten Gruppe vertreten, dass die Gesellschaft antagonistisch aufgebaut ist. Kommunistinnen, Sozialistinnen sagen klar, dass sie nicht Gesamtvertretung der Deutschen oder der Europäer sind, sondern der Arbeiterinnen und Armen in Deutschland, in Europa. Nazis auf der anderen Seite auf eine reaktionär gewendete Weise sagen auch nicht, sie sind die Gesamtvertretung der Bevölkerung in Deutschland. Sie definieren sich als die Vertretung der Weißen nach ihren rassekundlichen Kriterien, biologischen Deutschen, gegen die biologisch nicht echt Deutschen. Dieser Alleinvertretungsanspruch, Repräsentant der gesamten Gesellschaft zu sein, ist ja etwas, das nur die liberaldemokratische Ordnung stellt, weil sie momentan eben die herrschende Macht ist. In dem Moment, in dem man die Herrschaft über eine Gesellschaft ausübt, hat man natürlich ein Interesse daran, sich als parteiloser, neutraler Schiedsrichter dieser gesamten Gesellschaft darzustellen, statt als Vertreter des Partikularinteresses einer bestimmten Gruppe, was tatsächlich aber jeder ist. Und dieser liberal-demokratische Staat ist ja kein unparteilicher Schiedsrichter. Er ist das Herrschaftsinstrument einer bestimmten Klasse des Bürgertums. Ja, also ich glaube, es sollte jetzt durch diese Debatte deutlich geworden sein, bürgerliche Demokratie und Faschismus sind beide Formen bürgerlicher, also das heißt kapitalistischer Herrschaft. Sie sind sich also in ihrem Klassenherrschaft ähnlich. Und Sozialismus dagegen steht in kompletter Opposition dazu und ist das Gegenteil von Faschismus, aber eben auch ein Gegenpart zur bürgerlichen Demokratie. Und ja, wie wir schon sagten, die bürgerliche Propaganda behauptet ja das Gegenteil und setzt Faschismus und Kommunismus, die in einem Atemzug genannt werden, entgegen eines sehr abstrakten Demokratiebegriffs, als wären das irgendwie Phänomene der gleichen Kategorie. Und ich würde da gerne nochmal hin zurück. Es reicht ja wirklich ein Blick in die Geschichte. Paddy hat es eben gesagt, das waren ja konservative Kräfte, die die Nazis ja eigentlich maßgeblich mit unterstützten oder Steigbügelhalter waren zur Macht, bestimmte Fraktionen davon, und gleichzeitig die Kommunisten verfolgten, die ja wiederum die stärkste Fundamentalopposition gegen den Faschismus darstellten. Und das ist, glaube ich, man kann, glaube ich, nicht oft genug daran erinnern. Heute war ich beim Thälmann-Gedenken, war sein Todestag, Dafür zahlten auch Hunderttausende Kommunisten mit ihren Lebens in den KZs und viele weitere Hunderttausende wurden gefoltert. Und nach dem Krieg waren es dann eben auch Teile der konservativen und liberalen Eliten Weimars, die wieder plötzlich als Demokraten gewendet in der BRD aktiv wurden. Ich finde, wenn wir uns das alle mal auf der Zunge zergehen lassen oder alles mal so ein bisschen betrachten, sollte man als Kommunist die bürgerliche Demokratie denn dennoch anders bewerten als den Faschismus? Man könnte ja jetzt, wenn man uns zugehört, auf die Idee kommen, wir sehen das anders. Aber wenn man die bürgerliche Demokratie anders bewerten sollte, warum eigentlich? Das wäre nochmal meine Frage an euch. Also anders bewerten natürlich ja, aber ich glaube, es ist notwendig, dass man zunächst einmal vorausschickt, dass wir nicht diejenigen sind, die darüber entscheiden, ob die herrschende Klasse in Deutschland gerade liberaldemokratisch oder faschistisch oder bonapartistisch regiert. Eine bürgerliche Klassengesellschaft, ein bürgerlicher Klassenstaat wird jeweils die politische Form seiner Klassenverwaltung wählen, die gerade unter den bestehenden ökonomischen, sozialen Rahmenbedingungen die opportunste ist. Die herrschende Klasse in Deutschland würde wieder faschistisch werden, wenn es ein starkes Klasseninteresse gäbe, wieder eine faschistische Diktatur aufzubauen. Ich glaube, dass es in absehbarer Zukunft nicht passieren wird, kann mir aber durchaus vorstellen, dass es irgendeine Art von autoritärer, bonapartistischer Herrschaft gibt. Und das liegt nicht wirklich in unserer Gewalt, das zu verändern. Die herrschende Klasse in Deutschland wählt sich die ihr opportune politische Form. Es ist aber natürlich so, dass in einer liberal-demokratischen parlamentarischen Ordnung die Handlungsmöglichkeiten für Linke deutlich größer sind und es für Linke deshalb natürlich wünschenswert ist, dass die liberal-demokratische Phase möglichst lange dauert und sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch durchaus dafür eintreten sollten, dass diese liberal-demokratische Ordnung nicht allzu schnell übergeht in eine bonapartistische oder gar faschistische Ordnung. Das bedeutet nicht, dass man die liberaldemokratische bürgerliche parlamentarische Demokratie irgendwie feiert, ihr einen inhärent progressiven Charakter andichtet. Aber die Phasen, in denen die bürgerliche, die herrschende Klasse mit der liberaldemokratischen Ordnung leben kann, sind gleichzeitig auch Phasen, in denen Kommunistinnen und Sozialistinnen besser agitieren und sich organisieren können. Es ist nun so, dass die deutsche herrschende Klasse, die in den 30er Jahren faschistisch war, in den 60er Jahren überwiegend liberaldemokratisch eingestellt war, nicht weil irgendein fundamentaler Sinneswandel stattgefunden hat, sondern weil faschistische Diktatur in der Nachkriegshochkonjunktur der 60er Jahre und ohne eine große revolutionäre Arbeiterinnenbewegung einfach keinen Sinn mehr gemacht hätte. Wenn in Deutschland heute wieder eine kommunistische Massenbewegung aufkommen würde, die so schlagkräftig und so groß wäre, dass sie die bürgerliche Klassenherrschaft in Deutschland ernsthaft gefährden kann, dann würden wir zwar nicht unbedingt einen neuen Faschismus, aber zumindest eine Wendung der herrschenden Klasse hin zu einer autoritäreren, repressiveren Herrschaft erleben. Damit die kommunistische Bewegung aber überhaupt erst mal so anschwellen kann, einen solchen Punkt überhaupt erreichen kann, ist es notwendig, dass sie unter Bedingungen agieren kann, bei denen sie überhaupt Massenagitation treiben kann. Und das kann sie eher in der liberaldemokratischen Ordnung. Das heißt, die liberaldemokratische Ordnung ist ein günstigerer Boden, um für die Beseitigung der bürgerlichen Klassenherrschaft schlechthin zu arbeiten, als es eine autoritärere, diktatorischere Form bürgerlicher Herrschaft kann. Aber welche dieser Formen gerade herrscht, liegt nicht wirklich in unserer Macht. Ja, dem würde ich auch im Kern zustimmen. Also natürlich muss man die bürgerliche Demokratie anders bewerten als eine faschistische Regierungsform oder ja, politische Ordnung. Allein schon aufgrund des Ausmaßes an Terror und den politischen Freiheiten, die man hat als Linker oder als Kommunist. Und trotzdem ist es halt wichtig, auch schon, wie du Flo gesagt hast, gerade in deinem Kommentar, dass man begreift, dass bürgerliche Demokratie und Faschismus keine absoluten Gegensätze sind, sondern quasi einfach nur verschiedene Formen des Kapitalismus. Und ja, dass der einzige konsequente Antifaschismus nur sein kann, der Kampf um den Sozialismus und die Beseitigung seiner ökonomischen Grundlagen. Das ist halt der Kapitalismus. Ja, war ein wunderbares Schlusswort von dir, Paddy. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, diese Folge war überfällig und auch passend in die Zeit. Ich glaube, wir werden häufiger mit diesem Extremismusvorwurf zu tun haben, als man sowieso schon hat als Kommunist die nächsten Jahre. Und auch mehr über Repression reden müssen. Haben wir letztens auch eine Folge gemacht, kann ich nochmal empfehlen. Ja, aber an dieser Stelle würde ich mich erstmal bei euch beiden bedanken. Danke, Paddy, und danke, Fabian, vor allem. Danke für die Einladung. Schönen Abend noch. Auch von mir, Dankeschön und euch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.